Das ist schon eine spezielle Situation. Ich bin hin und her gerissen, gedanklich, innerlich, zwischen dem noch ein bisschen von Weihnachten und schon das neue Jahr vor sich zu haben. Und als gestern die Freiwillige Feuerwehr in Hanstedt die Tannenbäume schon mal einsammelte, dann habe ich gedacht, irgendwie komisch, ne? Da wird an diesem Sonntag Epiphanias gefeiert, der erste Gottesdienst nach Sonntag nach Epiphanias, also Erinnerung daran, dass Christus gekommen ist. Und draußen wird schon mal alles abgeräumt. Wir haben auf dem Kirchplatz in Hanstedt ziemlich große Bilder stehen, die die Adventsgeschichte erzählen, die die Weihnachtsgeschichte erzählen. Und seit ein paar Jahren bin ich dafür zuständig, diese Bilder immer rechtzeitig aufzustellen und dann auch wieder abzuräumen. An dem Tag, an dem ich das erste Mal zu machen hatte, waren noch die ganzen Herren dabei, die vorher dafür zuständig waren. Und dann tauchte eine interessante Frage auf. Sie sind doch Pastor. Können Sie uns mal sagen, was jetzt die richtige Reihenfolge ist? Okay. Ich guckte mir die Bilder an und dachte, ist doch alles klar. Und dann entdeckte ich so nach und nach die künstlerischen Freiheiten, die in diesen Bildern verarbeitet worden sind und einige Sachen einfach nicht so ganz gut zu dem Bibeltext passten. Aber das macht ja nichts. Wir haben sie aufgestellt. Wir haben sie aufgestellt, so wie auf der Rückseite die Nummern drauf standen. Das war auch ein Weg, nicht? Und in der letzten Woche bin ich mit meiner Enkeltochter auf dem Platz gewesen, weil wir die Tannenbäume schon mal abgesammelt haben. Die Bilder wollte ich noch nicht absammeln, aber die Tannenbäume schon mal, die drumherum standen. Und dann ging sie von einem Bild zum anderen. 2¼ Jahre alt. Maria, Josef, Jesus. Wo ist Jesus? Sie war beim ersten Bild. Da war er noch nicht dabei. Und der Esel. Okay, nächstes Bild. Und so ging das durch, alle 6. Das war sehr interessant. Und sie hat, und das fiel mir dann richtig auf, sie hat gar nicht danach gefragt, wo der Weihnachtsmann ist. Naja, bei uns zu Hause, in ihrer eigenen Familie, da lernen sie nicht viel über den Weihnachtsmann, sondern da wird die Weihnachtsgeschichte erzählt. Und ich fand es faszinierend, jetzt bin ich wieder beim ersten Aufbau dieser Bilder, wo ich zuständig war. Nachdem wir darüber gesprochen hatten, wie die Weihnachtsgeschichte ist, haben wir einen Kaffee getrunken bei Sötebier. Das ist ein Café bei uns nebenan. Und da habe ich mein Telefon aufgeklappt und habe gesagt, so, ich lege es euch noch mal vor, wie die Weihnachtsgeschichte geht. Ne? Und da habe ich gedacht, das ist auch cool. Da sitzt man im Café und unterhält sich mit Leuten, die einem nicht unter die Kanzel kommen, über die Weihnachtsgeschichte. Ich fand das toll. Also irgendwie finde ich, ist gut, wenn das Ding seinen Platz hat in unserem Leben. Wirklich seinen Platz hat in unserem Leben. Und jetzt steige ich mal ein in diese Geschichte. Josef ben Jakob. So war der Name von dem Vater Jesu. Und Jesus wurde genannt Jeschua ben Josef. Jesus, der Sohn Josefs. Ben heißt immer Sohn. Also falls jemand sein Kind Benjamin nennt, ist das Sohn des Glücks. Ne, nur, dass man das mal weiß. Kennt wahrscheinlich einige davon. Aber Jesus ist in diese Welt hineingekommen und durch Josef ist Jesus ganz formell ein Sohn Davids, ein Nachkomme Davids geworden. Genau damit beginnt das Matthäusevangelium, wenn es erzählt, wie die Reihenfolge der Generationen von Josef, Abraham gewesen ist, bis zu Jesus hin. Jesus gehört in die Reihe der Menschen, die Gott ausgewählt hat und die er eingesetzt hat und gebrauchen wollte. Und kurz vor Ende dieser Liste steht Josef. Wieso? Wieso ist er da eigentlich gelandet? Er hat sich das 100 Pro nicht ausgesucht. Er hat sich das nicht so überlegt. Es ist auch bemerkenswert, wie diese Geschichte anfängt. Maria war mit Josef verlobt. Und höre dieses Wort. Und noch ehe sie verheiratet waren, erwartete Maria ein Kind. Ach, was machen wir denn damit? Genauso profan erzählt die Bibel diese Geschichte. Erwartete Maria ein Kind. Anmerkung, das Gottes Geist in ihr geschaffen hatte. Josef, so geht es weiter, wenn man die Bibelübersetzung Hoffnung für alle nimmt, Josef sah keinen anderen Ausweg, als die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Er wollte nach Gottes Geboten handeln, aber auch Maria nicht bloßstellen. Vor Weihnachtszeit. Spannend, ne? Man stelle sich diesen Kombi mal vor. Oh, meine Verlobte ist schwanger. Oh, nicht von mir. Oh, was mache ich denn damit? Wie gehe ich denn damit um? Ihr Lieben, zwei Dinge werden deutlich an dieser Stelle. Das erste ist, Josef war ein Mann Gottes. Er war ein Mann, der mit seinem Leben mit Gott unterwegs sein wollte. Der glaubte nicht nur, dass es Gott gibt, sondern dass wir in unserem Leben Gott verantwortlich sind. Josef war ein Mann, der mit Gott unterwegs war. Jetzt gerät er in eine Situation, die sozusagen Kollisionskurs bedeutet mit dieser inneren Haltung. Und das zweite Problem war, Josef hatte seine Maria lieb. Das war kein Formalismus. Das war echt. Er liebte diese Frau. Und er wollte sie heiraten. Und er wusste ganz genau, das Kind ist nicht von mir. Und er überlegte, was kann ich jetzt machen? Was kann ich machen? Er entschloss sich, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Warum? Nicht damit er gut wegkommt, sondern damit Maria gut wegkommt. Interessante Haltung, oder? Ein Mann, der sagt, ich möchte mit Gott unterwegs sein. Aber ich mag die Maria. Ich will doch nicht, dass die dasteht als diejenige, die irgendwas Blödes gemacht hat. Und indem er sich entschließt, sie heimlich zu verlassen, nimmt er im Blickwinkel der Bevölkerung die Schuld für die Situation von Maria auf sich. Das war seine Überlegung. In der Bibel steht, dass Josef ein aufrechter Mann war. Ich finde es sehr bemerkenswert. Eigentlich wissen wir ja gar nicht viel über Josef. Aber solche kleinen Anmerkungen machen uns etwas deutlich von der inneren Haltung dieses Mannes. Und dieser Bibeltext zeigt diesen Konflikt. Und es ist für mich so interessant. In dem Moment, wo Josef diese Entscheidung getroffen hat, zugunsten der Maria dieses Verhältnis aufzulösen, da meldet sich Gott bei ihm. Josef hat keine Anzeige gekriegt am Bahnhof, wo dran steht, der Zug fährt jetzt nicht mehr, bitte nehmen Sie gleich so und so viel oder sowas. Nein, Gott begegnet seinem Josef im Traum. Im Traum. Also ich hätte diese Predigt ja auch nennen können, Josef, traumhafte Erfahrung. Ich möchte an dieser Stelle euch einfach gerne deutlich machen, dass Gott sehr unterschiedliche Möglichkeiten hat, Menschen zu begegnen. Und ich bin immer froh, ich persönlich, bin immer froh über die Nacht vor der nächsten Predigt. Ich wache manchmal morgens auf, setze mich an den Tisch und ändere nochmal was. Irgendwie arbeitet man nachts ja doch weiter an den Dingen, oder? Josef träumt in dieser Nacht. Und Gott begegnet ihm durch einen Engel. Und was sagt er ihm? Josef, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Zögere nicht. Josef, heirate Maria. Begründung? Das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn bekommen und du sollst ihn Jesus nennen. Du sollst ihn Jesus nennen. Das war der Job des Vaters, das Kind dem Kind den Namen zu geben. Deshalb haben die Eltern von Johannes gefragt, wie, der soll nicht Zacharias heißen? Nein, hat Elisabeth gesagt, nicht. Er hat gesagt, wie er heißen soll. Aber der Vater heißt doch Zacharias. Wieso soll der Johannes denn nicht Zacharias heißen? War eigentlich das Normale. Fragt ihn doch. Und dann schreibt der Zacharias auf, er soll Johannes heißen. Und in dem Moment öffnet sich ihm der Mund und er kann nach 9 Monaten des Schweigens wieder reden. Dieses Kind, diesem Kind sollst du den Namen Jesus geben. Aufgabe für Josef. Gott möchte, dass Josef sich zur Maria stellt und zu dieser ganzen Situation. Das war ganz was anderes, als was er sich für sein Leben eigentlich gedacht hatte. Nicht die Maria, nicht. Das war das er gedacht. Aber das, was damit einmal als Überbau dazukommt. Wisst ihr, keiner von uns weiß, worauf er sich einlässt, wenn er sagt, ich möchte mit Gott unterwegs sein. Keiner von uns weiß das. Aber wir können sicher sein, dass Gott unser Leben anders und anders führt, als wir uns das gedacht haben. Und es gebraucht, um das zu tun, was er sich vorgenommen hat. Josef wird Teil des Weges, den Gott sich vorgenommen hat, für uns Menschen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Man wird ihn Immanuel nennen. Gott ist mit uns. Gott redet im Traum in das Leben des Josef hinein. Und plötzlich ist klar, was er zu tun hat. Plötzlich ist diese neue Lebensbestimmung da für Josef, Vater Jesu zu werden. Das steht dann auch entsprechend an anderen Stellen in den anderen Evangelien. Jesus wurde erkannt als sein Sohn Josefs. Oder an anderer Stelle, was redet er denn hier in der Synagoge in Kapernaum? Was redet er denn hier? Er ist doch der Sohn Josefs. Den kennen wir doch, diesen Zimmermann. Er wurde erkannt als sein Sohn Josefs. Lebensbestimmung für diesen Mann, der, ja, ich glaube, so ist das, in den meisten Krippendarstellungen eher am Rande steht. Wir wissen ja wirklich nicht viel davon, von ihm. Wir kennen dieses Stück der Geburtsgeschichte. Wir wissen um die Situation mit dem 12-jährigen Jesu im Tempel, der gesucht wird von seinen Eltern. Und dann ist die Geschichte auch schon fast zu Ende. Viel mehr hören wir nicht. Josef kommt nicht so viel vor. Und doch, er findet seinen Lebensweg. Und man fragt sich, wie hat dieser Mann seinen Lebensweg eigentlich gefunden? Wieso kam es dazu? Die letzten 2 Verse in diesem Abschnitt, den wir gehört haben, machen das deutlich. Als Josef erwachte, tat er, was ihm der Engel befohlen hatte. Und er nahm Maria als seine Frau zu sich. Und Josef gab ihm, als er geboren wurde, den Namen Jesus. Glaubens- und Lebensweg, der beginnt damit, dass Josef sagt, ja. Dass er ja sagt zu dem, was Gott von ihm möchte. Ohne wissen zu können, was das im Detail heißt. Er sagt ja. Und es wird sehr deutlich, wie tiefgreifend seine Lebenspläne wahrscheinlich verändert worden sind durch diese Situation. Und es wird deutlich, dass ein Josef mit einmal erlebt, dass in der Nachfolge oder im Leben mit Gott und im Leben mit seiner Frau sein Leben eine völlig neue Spur erhält. Und wenn wir dann im Matthäus-Evangelium, du hast das ja vorhin schon angedeutet, Heinrich, wenn man dann im Matthäus-Evangelium weiterliest, dann merkt man, das Erste, was kam nach der Geburt, war eine Flucht. Eine Flucht ins Nachbarland, um das Jesuskind dem Zugriff des Königs zu entziehen. Und als Josef dann wieder die Nachricht erhält, auch im Traum, dass der König gestorben ist, da geht er zurück. Dann merkt er, der König in Judäa ist nicht besser als der Alte. Und Matthäus berichtet darüber, dass Josef und Maria mit ihrem Kind nach Nazareth ziehen. Lebenswege. Dahin, dahin, dahin. Also ich habe keine Ahnung, wie oft ihr umzieht. Ich habe morgen eine Beerdigung zu halten. Eine Frau, die verstorben ist, die hat die ganze Zeit ihres Eheweges mit ihrem Mann im selben Haus gewohnt. Vor einem halben Jahr sind sie umgezogen in ein Pflegeheim. Nicht freiwillig. Die Situation ließ es nicht mehr zu, dass sie zu Hause sein konnten. Und es war für mich bemerkenswert zu merken, dass ihre drei Kinder übereinstimmend berichtet haben, das war das Beste, was unseren Eltern passieren konnte. Weiß jemand, wie lange wir da bleiben, wo wir sind? Keiner weiß das. Aber was ist denn wichtig? Dran zu bleiben an dem, was Gott mit uns macht. Und dazu braucht es ein Ja. Dazu braucht es unser eigenes Ja. Im Moment, wenn ich über Personen der Bibel spreche, dann halte ich immer Ausschau nach dieser Frage. Was hat die Menschen dazu gebracht, zu der Wegführung Gottes in ihrem Leben Ja zu sagen? Meine Überzeugung ist, es ist diese innere Bindung an Gott. Dieses Ja des Josef beruhte auf der Lebensbeziehung zu Gott. Im Alten Testament, im Buch der Sprüche, begegnet uns ein interessanter Satz. Man könnte den auch nehmen als etwas, was einfach so in das erzieherische Gespräch hineingehört, vielleicht in den guten Rat von einem Vater oder einer Mutter an das Kind. Aber hat auch eine andere Dimension. Es steht im Buch der Sprüche, im Kapitel 23, der Satz, gib mir dein Herz und lass deinen Augen meine Wege gefallen. Gib mir dein Herz und lass deinen Augen meine Wege gefallen. Also wenn ihr das jetzt so hört, dann braucht ihr einen kurzen Moment mal Zeit, um euer eigenes Leben mal dahin zu packen. Lass deinen Augen meine Wege gefallen. Und dann seht ihr innerlich das Auf und Ab von Lebenswegen und das Hin und Her. Und dann wisst ihr, dass manchmal die Ziele, die wir lange verfolgt haben, plötzlich gar nicht mehr relevant sind, sondern anderes kommt. Immer unter der Überschrift, mein Leben gehört Gott. Immer unter dieser Überschrift. Und dann merken wir mit einmal, wie wichtig das ist, zu sagen, ja, lieber Gott, ja, ich möchte mit dir leben. Komme, was wolle. Komme, was wolle. Es gibt eine interessante Situation, ich blende das hier mal ein, bei Petrus. Petrus nach der Auferstehung Jesu begegnet ihm am See Genezareth und Jesus erneuert Petrus gegenüber diese Aufforderung, komm und folge mir nach. Der Petrus, der möchte das auch. Hat er gerade vorher gesagt, Jesus, ich habe dich wirklich lieb. Aber in dem Moment, als Jesus das zu ihm sagt, komm und folge mir nach, da guckt er sich um und sieht auch noch die anderen Jünger, die da sind und sagt, Jesus, was wird denn mit dem da? Jesus sagt, du, was mit dem wird, geht dich nichts an. Komm und folge du mir nach. Merkt da etwas? Es geht um diese ganz persönliche Wegführung. Gott geht mit jedem von uns seinen Weg. Und er möchte uns gebrauchen und er möchte uns einbauen in sein Handeln in dieser Welt. Und er wird das auf unterschiedliche Weise tun. Und er tut es aber, weil er sein Reich baut. Er tut es, weil wir Teil daran sein sollen. Ihr Lieben, vor uns liegt ein neues Jahr. Keine Ahnung, welche Pläne ihr habt. Ich weiß, dass meine ersten Urlaubspläne für dieses Jahr schon mal gestorben sind. Nein, die sind nicht gestorben. Nur verändert worden, meine ich. Aber wie man das so sagt, ne? Ich weiß noch nicht, was alles kommt im neuen Jahr. Aber es ist auch nicht wichtig. Was wichtig ist, ist dran zu bleiben an diesem Kontakt zu Gott. An diesem Hören auf das, was er machen möchte. Er wird führen. Gib mir dein Herz. Lass deinen Augen meine Wege gefallen. Josef hat Ja gesagt zu Gottes Wegführung. Er hat Ja gesagt zu dem, was Gott vorhatte mit ihm, mit seinem Leben und mit dem drumherum. Und ich glaube, dass Josefs Leben Erfüllung gefunden hat. Auch wenn in der Bibel gar nicht so viel über ihn berichtet wird. Ich glaube auch, darüber hatte ich im Dezember gesprochen, dass Marias Leben Erfüllung gefunden hat. Aber wie anders? Auch Marias Zukunftsgedanken und ihr Weg. Gott gebraucht uns. Er gebraucht dich und er gebraucht mich. Und er möchte, dass wir nicht zu allem Ja-Sager sind, aber Ja-Sager sind zu ihm. Er möchte, dass unser Leben gebunden ist an ihn. Ich glaube, ich höre auf. Ich könnte auch sagen Amen. Das ist auch in Ordnung. Aber Amen ist ja auch ein Fremdwort. Das heißt doch so viel wie, so soll es sein. Ja, ich glaube, so soll es sein. Ich bete mit uns. Herr unser Gott und Vater, wir sehen in diesem Beispiel des Josef, dass du deine Hand legst auf das Leben eines Menschen. Und dass du einen Menschen beanspruchst und gebrauchen willst für deinen Plan in und mit dieser Welt. Lieber Vater im Himmel, und wir wissen, dass diese Frage danach, ob wir zu dir gehören wollen, auch zu unserem Leben gehört. Wir wissen, dass diese Frage, ob wir dir folgen wollen, mit dir leben wollen, die Frage ist, um die es eigentlich geht. Und du kennst die Antwort unseres Herzens. Vater, wir wissen um deine Liebe zu uns. Wir wissen um diese Herausforderung. Und wir möchten dich bitten, dass du uns prüfst, unser Herz prüfst. Und dass du uns Mut gibst, dir unser Ja zu geben. Und es ist so gut, Vater, es ist so gut, dass wir in Jesus einfach sehen, was das bedeutet. Wir dürfen Nachfolger deines Sohnes sein. Vater, wir dürfen Teil sein an deinem Reich. Vater, wir dürfen Leute sein, die unterwegs sind mit dir und zu dir. Lass uns nicht nur unser eigenes Leben pflegen, sondern hilf uns, deine Leute zu sein, um Jesu willen und durch Jesus. Nimm du uns in diesem neuen Jahr in deine Hand. Und führe du uns dahin, wo du uns hinhaben willst. Amen.